zum Moselied. Moses war ein Juden- und ein Gastarbeiterkind. Wisst ihr, was das heißt heute? Gastarbeiter, Judenkind in Ägypten, Pharao, König von Ägypten, will Gastarbeiterkinder umbringen. Er fürchtet, sie nehmen Überhand im Land. Moses wird von seiner Mutter ausgesetzt in einem Binsenkörbchen. Kind Moses soll in die Binsen gehen. Das Binsenkörbchen ist mit Pech abgedichtet. Moses, du hast Pech gehabt. Darum hast du Glück gehabt. Die Tochter des Pharao fischt Moses Kind aus dem Vater Nil. Sie zieht Moses auf als ihren Prinz. Als eigenes Kind. So wird Moses durch die Erziehung am Königshof später fähig, sein geknechtetes Volk zu befreien aus der Sklaverei Ägyptens. So wird Moses zum Herauszieher für sein Volk. Moses, der in die Binsen gehen sollte, der Pech und Glück zugleich hatte, er schwimmt als Korken oben, wird herausgezogen wie ein schwimmender Korken und wird so Korkenzieher für sein Volk. Korkenzieher, Herauszieher, Retter, Erlöser.